voller Freude begrüßen wir alle heute zu unserer Geburtstagsfeier. Wir hoffen, dass wir doch hin und wieder seine Zeit darauf durchsprechen und uns einen gewissen Überblick über sein Aufgabengebiet und Lebenslage geben. Wir begrüßen ferner unseren Feldmarschall Milch, der nun als Erster spricht, um uns einen ganz klaren Überblick über die Luftkriegslage, die uns alle ja verständlicherweise doppelt und dreifach berührt, zu geben. Mit an den Fronten standen. Die Frage, was in diesem Krieg von der Luftwaffe geleistet werden könnte und was von ihr verlangt werden konnte, waren so unterschiedlich gegenüber den Erlebnissen des Krieges 14 bis 18, dass man sagen kann, die Luftwaffe ist erst in diesem Kriege als ein gleichberechtigter Faktor zwischen Nebenheer und Marine in diesem Krieg eingetreten. Wenn ich kurz mal über die Stärke von damals zu heute sagen kann, so hatten wir bei Beginn des Krieges 4.200 Maschinen insgesamt an der Front stehen als Istbestand. Der heutige Istbestand beträgt 6.126. Insgesamt ist es eine Zunahme um 50%. Die Zunahme ist in erster Linie bei den Jägern erfolgt und vor allen Dingen in der Neuentwicklung der Nachtjagd. Während Aufklärer, Bomber, Zerstörer im Allgemeinen auf den Anfang des Krieges vorhandenen Stärken stehen geblieben ist. Die Erfahrungen, die die ersten Kriegsfeldzüge brachten, in Polen, dann Norwegen, dann im Westen, Holland, Belgien und Frankreich, brachten das Bild, dass durch einen sehr starken Einsatz der Luftwaffe, insbesondere der Stukaverbände und der sonst auch von den schweren Maschinen stürzenden Flugzeuge, eine stark entscheidende Wirkung hatten. Der Gegner war damals luftmäßig jeweils, wo wir den Schwerpunkt gebildet hatten, an Zahl und auch an moderner Form unterlegen. Noch in diesem selben Gebilde trat die Luftwaffe in den Krieg gegen Russland ein. Und auch dort wurden zuerst in derselben Weise erhebliche Erfolge errungen. Bis zu dem Augenblick war die deutsche Heimat nicht von feindlichen Bombern in irgendeiner Weise, die bei uns wirkliche Lückenriss bedroht, sondern die Luftüberlegenheit war an allen Fronten und auch in der Heimat über deutschen Gebiete vollständig vorhanden. Mit dem Angriff auf Russland und seiner weiteren Fortführung hat sich das Bild wesentlich geändert. Die Ruhepause, die England nach den starken Bombenangriffen aus dem Jahre 50 und auch noch aus der ersten Hälfte 41 erlitten hatte, konnte England in dieser Ruhe, die es nun bekam, die Regeneration der eigenen Luftwaffe vornehmen und hat dabei von Anfang an im stärksten Umfang die Hilfe der USA erfahren. Die Engländer hatten damals selbstverständlich auch moderne Flugzeuge, etwa aus dem Jahre 37 und 38, mit den ersten Entwicklungen standen, in Bearbeitung. Auch moderne Motoren waren dort in Arbeit genommen worden. Der Engländer hatte dabei in gleicher Weise wie wir einen Schwerpunkt auf die Jäger gelegt, um mit ihnen die Heimatverteidigung sicherzustellen. In England war der Begriff der Heimatverteidigung von vornherein ein schon im Frieden ständig geübter Begriff. In jedem Jahr fanden die Manöver mit dem Angriff einer feindlichen Bombenflotte gegen die Insel und da wieder gegen London statt. Und die englische Luftabwehr, das heißt die Jäger, stiegen nun auf, um diese Bombe zu bekämpfen. Je nach Wunsch der höheren Führung siegten mal die Jäger und mal die Bomber, in der Masse jedoch die Bomber, um dadurch dem Parlament immer wieder vor Augen zu führen, dass eine wesentliche Stärkung der Luftverteidigung notwendig war. England hatte so für die Verteidigung der Insel erstens eine rein auf Verteidigung bezogene gute Organisation auf dem Boden geschaffen. Mit sehr guten Nachrichtenverbindungen, auch besonders auf dem Funkwege. hatte ferner eine verhältnismäßig starke Jägerschaft geschaffen, die dort gegenüber den Bombern zu Anfang des Krieges vollkommen vorherrschend war. England hatte außerdem ein Expeditionskorps immer vorbereitet gehabt, das im Ausland auf dem Festland gegen uns mit angetreten war, dort allerdings noch mit ziemlich alten Flugzeugen. Und dieses damalige Expeditionskorps war in den Schlachten um Frankreich sehr schnell wie Butter an der Sonne geschmolzen und völlig verschlagen worden. Nicht getroffen war dabei die englische Heimatabwehr der Jäger, sodass der Angriff der deutschen Luftwaffe dort auf erhebliche Gegenwehr stieß. Aber auch diese Gegenwehr bei Tage war im verhältnismäßig starken Umfange schon nach den ersten Luftschlachten zahlenmäßig heruntergedrückt und kaum noch in der Lage, die Aufgabe zu erfüllen. Mit äußerster Zähigkeit kämpften die verhältnismäßig wenigen englischen Piloten mit ihren Jägern um den Schutz ihrer Heimat. Die deutschen Angriffe gegen England haben ziemlich stark auch damals schon in die verschiedenen Kraftquellen der englischen Nation hineingeschlagen. Man kann es damit vergleichen mit dem, was uns geschehen ist, wenn auch die Zahl der Bomben, die wir damals abgeworfen haben, im Verhältnis zu dem, was der Engländer jetzt abwirft, erheblich kleiner sind. Ich erinnere an Coventry, wo auch tatsächlich eine mittelgroße Industriestadt für längere Zeit zum Erliegen kam, und ich erinnere auch an die großen Verluste in England. Die Engländer selber haben bekannt gegeben, dass in dem zweiten halben Jahr 1940 ihre blutigen Verluste in der Bevölkerung etwa 46.000 Tote betragen haben. Zahlen, an die wir uns ja leider auch jetzt erinnern können, wenn wir an die Angriffe bei Hamburg und ähnliche denken. Man sieht, dass damals schon der Luftkrieg auch dort sehr einschneidend eingewirkt hat. Mit dem Augenblick des Russlandfeldzuges wurde die Masse aller Verbände, insbesondere auch der Bombentragenden und die Jäger, in der Macht auch in ihrer Masse, nach dem Osten verlegt. Auf die mehr als 2000 Kilometer lange Front musste natürlich eine möglichst zahlreiche Luftwaffe eingesetzt werden. Eine Luftwaffe, die dieser Aufgabe damals schon rein zahlenmäßig kaum gewachsen war, wenn nicht gegenüber der an Zahl weit überlegenen russischen Luftwaffe die Moral unserer deutschen Jungs wesentlich besser war und auch das Material wesentlich überlegen war. Aus dieser Überlegenheit sind auch die heute noch immer wieder von Zeit zu Zeit bekannt gegebenen Abschussziffern gegen die russischen Jäger oder russischen Schlachtflugzeuge und Bomber zu erklären. Der Engländer benutzte diese hohe Zeit ganz erheblich. Er hat eine gute Industrie, hatte ein sehr gutes, werktätige Bevölkerung, die gut geeignet waren, hier auf diesem Gebiete stark zu arbeiten. England hatte nicht so viele Soldaten wie Deutschland an die Fronten zu stellen, denn es hatte damals praktisch nur eine kleine Front außerhalb der Insel selber, diese kleine Front in Afrika, die erst im Aufbau begriffen war und die zunächst auch dort nur mit Italienern zu tun hatte und dadurch nicht irgendwie verzehrt wurde. Der Engländer hat die Zeit sehr geschickt ausgenutzt. Sein Augenmerk ist bereits seit dem Jahre 36 und 37 auf die Schaffung von 4-motorigen Bombern gerichtet gewesen. Der Engländer hatte von vornherein vorgesehen, diese Bomber nicht bei Tage, sondern nur in der Nacht einzusetzen, weil die Geschwindigkeit und die Flughöhe dieser Maschinen einen Tageseinsatz gegenüber von den Tagesjägern nicht gestattete. Sie hatten noch mitgebracht in den Krieg eine größere Zahl von 2-motorigen Flugzeugen, die auch teils bei Tage, teils bei Nacht eingesetzt werden sollten, die auch nachher nur noch bei Nacht eingesetzt wurden, die aber insgesamt keine bedeutende Rolle in England gespielt haben, im Gegensatz zur deutschen Luftwaffe, wo der Vorrang auf die 2-motorigen Maschinen gelegt wurde, die den Bombenkrieg als solchen trugen. Bei den Typen des Engländers handelt es sich um Flugzeuge, es sind hauptsächlich drei Typen vorhanden, die verschiedenwertig sind. Der beste ist der Lancaster, der schlechteste ist der Stirling und dann gibt es noch den Halifax, das sind die drei Typen, die auch immer wieder in den Abschlussberichten jetzt über deutschen Boden auftreten. Handelt es sich um Flugzeuge, die im Großen und Ganzen keine größere Geschwindigkeit in Flughöhe von 5.000, 6.000 Meter Höhe, maximal von etwa 360 bis 380 Kilometer aufweisen. Gegenüber einem modernen Jäger von 680 bis 720 Kilometer Geschwindigkeit völlig unterlegen, auch waffenmäßig nicht in der Lage, sich gegen die 4, 5 und 6 Kanonen, die heute jeder Jäger bei uns hat, zu verteidigen. Deutschland hat diesen Kriegsschauplatz bestimmt nicht genügend beobachtet und hat den ganzen Aufbau der Engländer nicht stören können, weil eben keine Kräfte da waren. Die Kräfte waren in Russland gebunden. Und Deutschland hat auch seiner Seite aus, auf dem Gebiet des Flugzeugbaus, keine wesentlichen, und nicht der Bomber, keine wesentlichen Größentypen, die Viermotorige, zunächst ins Gefecht führen können. Die Versuche, bei uns viermotorige Flugzeuge zu bauen, waren im Jahre 34 aufgenommen und waren auch 35, 36 fortgeführt worden, sind dann aber auf eine taktische Entscheidung der entsprechenden Stellen bei uns im Jahre 37 zugunsten der Zweimotorigen abgesetzt worden. Man glaubte, dass die Geschwindigkeit so großer Flugzeuge bei Tage nicht ausreichend sei, um sich der Jagdabwehr zu entziehen. Und deshalb, da man den Hauptangriff auf den Tag, wo man gut sehen konnte und Funkziele bekämpfen konnte, nicht verwenden könnte. Es ist bedauerlich, dass diese angefangene Entwicklung bei uns, die recht gute Früchte versprach, damals nicht fortgeführt wurde, sondern dass man mit Rücksicht darauf, möglichst schnell eine große Zahl von Flugzeugen in den Verbänden zu haben, die schneller und leichter zu erbauenden zweimotorigen Flugzeuge einseitig vorzog. Ich komme nachher darauf, diese Frage später wieder ein anderes Gewicht auch bei uns gewonnen hat und sich hoffentlich in absehbarer Zukunft abzeichnen wird. Die Herausbringung der Engländer wuchs auch nun wieder, nachdem sie einen ziemlichen Tiefstand schon Anfang des Jahres 41 gehabt hatte, wuchs nun wieder von Monat zu Monat. Sie wurden nicht mehr gestört und sie kriegten jede Zulieferung, die sie haben wollten, aus Amerika. Wie überhaupt der englische Flugzeugbau weitgehend mit Zulieferungen aus Amerika rechnet. Wir rechnen, dass etwa in England selber von einem Flugzeug nur zwei Drittel gefertigt werden, vom gesamten Aufwand, während ein Drittel aus Amerika in einer Halbform, als Halbzeug oder auch bei Instrumenten und in fertiger Form zugeliefert werden. So konnte es kommen, dass jetzt vor gut einem Jahr, einem Vierteljahr, plötzlich der Engländer in einer erheblich stärkeren Form als zuvor, er hat sich die ganze Zeit von Ende 40 über 41 bis ins Jahr 42 hinein außerordentlich zurückgehalten und hat seinen Aufbau erst vollendet und hat erstmal seine Truppen ausgebildet und hingestellt, plötzlich mit sehr starken Angriffen gegen unser deutsches Mutterland und die dort hauptsächlich gegen die Rüstungsindustrie als Ziel, aber hauptsächlich mitgetroffen die Zivilbevölkerung beginnen konnte. Der stärkste, erste Angriff, der auch politischen Zwecken diente, war damals der Angriff auf Köln, der uns noch in aller Erinnerung ist, wo der Gegner tatsächlich annähernd 1000 Flugzeuge auf die Beine gebracht hat und mit dieser Flugzeugen über den Kanal flog und in Köln eine ganz unerhörte Wirkung, die die Dame bis dahin in Deutschland nicht bekannt war, hervorrief. Ein Gegenschlagen von deutscher Seite rechtzeitig hiergegen war auch damals nicht möglich. Der Krieg im Osten dauerte gegen die von Erwartung der Führung wesentlich länger. Aus dem Kriege im Jahr 41 mit den schönen Erfolgen kam das Jahr 42, wo nochmal erhebliche Erfolge errungen werden konnte, aber man auch die Zähigkeit des östlichen Gegners auf der Erde kennenlernte. Sodass auch hier im Kampf der zahlenmäßig weit geringeren deutschen Kräfte gegen die starken russischen Verbände, insbesondere gegen die außerordentlich starke Unterstützung mit russischen Panzern, die Luftwaffe überhaupt nicht entbehrt werden konnte. Und die Luftwaffe hier außerordentlich stark auf den Gefechtsfeld gewirkt hat, über einige Zahlen darf ich auch im Anschluss einiges berichten. So blieb der Engländer auch das ganze Jahr 42 gegenüber ziemlich unbelästigt. Im Jahre 43 hat der Führer den Befehl gegeben, dass eine Organisation für den Angriff gegen England kurzfristig neu geschaffen wurde, um ebenso wie in seiner Zeit oder auch heute noch von den U-Booten mit einem U-Bootsführer Atlantik der Kampf gegen die feindliche Tonnage aufgenommen wurde, auch in derselben Form ein besonders befähigter, jüngerer Offizier mit dem Krieg gegen England, den Angriffskrieg, betraut wurde. Diese verhältnismäßig kleine Formation hat in der Zwischenzeit eine große Anzahl von Angriffen gegen England mit allen möglichen Flugzeugen gemacht, hat aber niemals über eine so starke Luftmacht verfügen können, um hier wirklich etwas Gleiches dem Engländer zu bieten, wie er es bei uns tut. Sondern die Truppe für diese Dienststelle ist erst im Aufbau begriffen und soll nach Befehl des Führers so schnell wie möglich auch gegen England eingesetzt werden. Auch ebenso wie der Gegenangriff, der Gegenschlag, also das beste Mittel, dem Gegner die Waffe aus der Hand zu bringen, konnte auch die Verteidigung auf unserer Seite nicht in der Weise geführt werden, wie es erforderlich gewesen wäre. Die ganzen Jäger saßen im Osten, beziehungsweise in immer stärkerem Umfange schon vom vorigen Jahre an im Süden. Nach dem Rückschlag bei El Alamein und dem langsamen Rückkämpfen der Rommelarmee nach Tunis und daher das Aufgeben von Tunis, dann der Angriff des Gegners gegen Sizilien, hat in einem unvorstellbaren Form unsere Jagdkräfte verschlungen. Es ist mehr im Monat zerstört worden, als sie nachgeführt werden konnte. Etwa die Hälfte aller Jäger ging auf diesen südlichen Kriegsschauplatz, zumal auch von Seiten der italienischen Kriegsführung, auch vom Duce, als täglich Hilferufe beim Führer einging, er brauchte mehr Flugzeuge, mehr Jäger, nochmals mehr Jäger und nochmals mehr Jäger. Und der Führer hat, um hier den Bundesgenossen zu helfen, das Letzte getan, was überhaupt möglich war, sodass hier über die Hälfte aller Jäger runterging, während für die Front im Westen und für die Front im Osten mit ihren rund 3000 Kilometer damals knapp die andere Hälfte übrig blieb. Bis in den Sommer dieses Jahres hinein blieb es bei dieser Lage. Die Hauptverluste im Süden traten dadurch ein, dass die Engländer und Amerikaner mit ihren Bombenflugzeugen dauernd unsere Flugplätze angriffen und die Flugzeuge, die mochten noch, soweit es möglich dort war, zerstreut waren, einfach zerschlugen. Die Italiener hatten es vollständig unterlassen, vernünftige Flugplätze, die den Kriegsbedingungen entsprachen, auszubauen. Sie hatten ein kleines, schmales Rollfeld, ringsherum, wenn auch Fallen und Gebäude da waren, dicht daran und irgendeine Erweiterung war nicht vorgenommen. Der Amerikaner mit seinen Geschwaderfliegenverbänden kam und seinen sogenannten Bombenteppich war, war eben tatsächlich die Masse aller Flugzeuge und Anlagen auf dem Boden zerstört. Eine Ausweitung war nicht möglich. Die Italiener waren weder als zivile Leute noch als Truppe dazu zu bewegen, in diese bombengefährdeten Gegenden zu gehen und zu arbeiten. Die italienische Regierung war auch nicht in der Lage, wahrscheinlich auch gar nicht gewillt in der größten Zeit von damals, überhaupt hier zu helfen. Wir haben es versucht, nachher mit der Organisation Pott, in Verbindung mit Minister Speer, eine kleine deutsche Arbeitsgruppe auf die Beine zu stellen. Auch da erfuhren wir jede Schwierigkeit von italienischer Seite, um dieses Vorhaben nicht möglich zu machen. Jedenfalls sind die starken Verluste dort nicht in der Luft aufgezählt, im Gegensatz zu anderen Kriegsschauplätzen, sondern am Boden erfolgt. Der Gegner hatte eben auch dort, auf diesem Kriegsschauplatz, eine weit überlegene Luftwaffe, mit der er auch schon von El Alamein ab der Armee Rommel das Leben sauber machte und täglich und vor allen Dingen auch nächtlich durch lauter Störflüge und Bombenwürfe erschwerte. Im Sommer dieses Jahres ist dann durch den Reichsmarschall eine Schwerpunktverlagerung beim Führer erwirkt worden und durchgeführt worden, die für die Heimat etwa nun die Hälfte aller vorhandenen Jäger einsetzte. Man kann den Heimatkriegsschauplatz nicht von dem westlich vorgelagerten nordfranzösisch, belgisch, holländischen Raum kennen und dies muss dieses als eine Einheit für die Kriegsführung gegen England auffassen. Es wurden nun hier erstmal für den Tag entsprechende Jagdkräfte aufgestellt und Zerstörerverbände zurückgeholt, um hier aufgestellt zu werden. Wie schwer es war, diese ganzen Verbände, ihr ganzes Material an ihren Fronten bei den Nachbarverbänden, die dort leben, zurückließen, wieder auf die Beine zu bringen, geht daraus hervor, dass auch jetzt erst die letzten Teile des damals im Juli zurückgezogenen Gruppen jetzt gerade mit ihrem Material ausgerüstet worden sind und in ihrer Masse noch an keinem Kampf, die letzten Teile jedenfalls noch nicht an einem Kampf haben teilnehmen können, die erst jetzt etwa in diesen Tagen endgültig bereitstehen. Aus den Zahlen der Produktion kann ich den Herrn darüber nachher Näheres sagen. Neben der Tagseite, die hauptsächlich gegen amerikanische Bomber gerichtet ist, weil der Amerikaner bei Tage mit seinen Bomben in Verbande einfliegt und sich die nötige Feuerunterstützung gegenseitig gibt. Die Flugzeuge haben mindestens 11,3 cm Kanonen an Bord. Einige haben auch bis zu 30 und 40, die als reine Zerstörer ohne Bomben mit mitlaufen. Um dadurch gegen unsere Jäger das Feuer sehr frühzeitig schon auf etwa 800 Meter zu eröffnen. Das heißt eine Entfernung, wo der Jäger bei uns normalerweise noch nicht schießt, sondern er wird erst im Allgemeinen auf 400 oder 350 Meter das Feuer eröffnen, um möglichst mit dem ersten Feuerstoß mitten in dem Verhältnismäßig auf diese Entfernung vom großen Ziel drinzulegen und den Gegner zu erledigen. Für die Nacht war bereits vor anderthalb Jahren durch den Reichsmarschall eine immer stärker werdende Nachtjagd aufgezogen. Das Problem hierbei war weniger das Flugzeug als solches, sondern es boten sich hierfür unsere Verschwörerflugzeuge ohne weiteres an. Man brauchte zunächst keinen speziellen Nachtjäger dazu bauen, der später kommen sollte und konnte, sondern man konnte die normalen Taktverstörer ausgezeichnet für diese Aufgabe verwenden. Das Problem hier lag auf einer anderen Seite, auf der Seite der Führung dieser Flugzeuge. Man musste Apparate haben, mit denen man A, den Feind auffassen konnte, erkennen konnte und ihn führen konnte. Das heißt, ihn auch immer verfolgen konnte, um stets zu wissen, wo er stand. Und weiter brauchte man ähnliche Geräte, um das eigene Flugzeug ebenfalls zu führen und nun auch an diesen einzigen Gegner heranzubringen. Ein großer Teil der Herren hat in Regime den Vortrag von General Kamburger und General der Nachtjagd gehört. Ich kann darüber, wie das System eingreift, hier hinwegsehen. Dieses System beruhte darauf, dass in gewissen Kreisen, die sich überlasten, entlang der ganzen deutschen Grenze und dann allmählich weitergehen in den inneren Raum Deutschlands hinein, solche Kreise von etwa 36 Kilometer Radius mit mehreren Punktmessgeräten bestückt wurden, die nun sowohl den Feind wie den eigenen Jäger führten. Diese Organisation hieß Himmelbett bei den Jägern. Das ist dann auch offiziell übernommen worden, die solche Ausdrücke der Truppe, die auch nachher in den Sprachgebrauch der Stäbe hineingehen. In diesen Räumen konnte der Jäger nur in seinem Raum jagen, konnte aus diesem Raum nicht heraus. Diese einzelnen Kreise wurden bei jedem Einflug sofort besetzt, je nachdem, wo der Feind anflog, und es wurden auch dort gewisse Abschusserfolge erzielt, die aber im Prozentsatz zu dem, was wirklich einflog, verhältnismäßig klein waren. Zunächst, muss ich allerdings sagen, waren die Abschusserfolge noch zufriedenstellend. Es flog der Gegner, wie Sie sich alle noch erinnern werden, am Abend, wenn es dunkel war, ein und die letzten flogen dann morgens, wenn es erst wieder hell wurde, aus. Das heißt, er kleckerte die ganze Nacht durch auf ein Ziel. Ein Angriff gegen eine Stadt wie Berlin konnte 6 Stunden, 5 Stunden und so weiter dauern. Im Westen konnte sie noch länger dauern, im Winter. Und dadurch war eine dauernde Beunruhigung da, aber die Wirkung des Gegners war natürlich nicht so konzentriert und so zusammengefasst, wie er es später getan hat. Er hat dieses Verfahren des langsamen Kleckerns aufgegeben, weil ihm seine Verluste prozentual zu groß waren. Er ist dazu übergegangen, auf einer ganz schmalen Linie, weil unser System natürlich nun abgehorcht und abgefühlt hatte, einer schmalen Linie sehr schnell durch wenige von diesen Räumen Himmelbett hindurchzubrechen, auf das Ziel loszustürzen, dort innerhalb von einer Stunde rund als Gesamtangriffszeit seine Bomben abzuwerfen und dann ebenso schnell wieder zurückzukehren. Wobei bei unserer Rückkehr gelegentlich er weit verzweigt noch breiter Front ausflog, gelegentlich aber auch genauso eng gebündelt wieder ausflog, wie er es vorher getan hatte. Er hatte zur Hilfe ein ausgezeichnetes Navigationssystem und ein ausgezeichnetes Funkmesssystem, das dem Unsrigen damals überlegen war. Durch dieses schnelle Durchbrauchen durch die wenigen Räume der Nachtjagd konnten natürlich die einzelnen Nachtjäger, die oben in jedem Raum nur je einer, später hat man noch einen zweiten eingesetzt, der gleich hinter dem anderen aber nur abschießen konnte, nicht gleichzeitig. Das ist natürlich, sind natürlich die Verluste prozentual bei ihm verhältnismäßig gering gewesen. Infolgedessen war es notwendig, dass wir unser System änderten und anders anpassten. Hier bot sich ein Major aus den Kreisen der Bomber, nicht aus denen der Jäger an, ein Major Herrmann, der nun mit dem Vorschlag an den Reichsmarschall herantrat, dass er bereit wäre, mit einer größeren Zahl von seinen Bombenfliegern, die auch das Nachtfliegen, fliegen bei Schlechtwetter besonders geübt hatten, und darin erfahrener waren, wie die anderen, die Jäger, die nur bei Tage flogen, bot sich an und erklärte, dass er bereit wäre, hier über dem Objekt zu jagen. Das heißt, er wollte hingeführt werden, dass man ihm nach oben gab, heute Angriff zum Beispiel auf Essen. Dann wollte er seine ganze Mahalla über Essen versammeln und mitten hineingehen in den Gegner. Es hat dabei natürlich sofort Fragen gegeben von der Flak, was sollen wir nun tun? Und die Flak hat erklärt, sie könnte sich nicht drauf einlassen, nicht weiter zu schießen. Der Herrmann hat den gesagt, schieb ruhig weiter, mir ist das ganz gleichgültig, das tut hier doch nichts, nicht wahr? Und wir nehmen das alles in Kauf. Er hat das nur gesagt, um hier die Schwierigkeiten, die auf diesem Gebiet nun waffentechnisch brüderlich gegeben wurden, gleich in Hand zu halten. Der Reichsmarschall hat diesem Plan zugestimmt und hat sofort befohlen, dass sofort ein Geschwader unter der Führung dieses Major Herrmann aufgestellt würde. Die erste Gruppe hatte er sofort beisammen. Wir haben ihm von Seiten der Rüstung aus sofort die notwendigen Flugzeuge auch zur Verfügung gestellt. Er hat mit denen auf einem Flugplatzkurs geschult und er war eigentlich, man muss schon sagen, ganz erstaunlich früh, es waren nur wenige Tage nach der Planung dieser Idee vergangen, im Einsatz und hatte recht gute Erfolge. Dadurch ist in den damaligen Monaten, im Juli schon, dann auch im August, recht gut und stark abgeschossen worden. Ein weiterer Offizier, ein Oberleutnant Ross von Lossberg, der zum GL gehört, was zur Rüstung selbst gehörte, kam im Anschluss an diesen Plan auf die Idee zu sagen, es hat keinen Zweck, dass die Nachtjäger immer nur diese verschiedenen wenigen Kreise in den Himmelbetten besetzen, sondern auch diese müssen hier unbedingt auch in freier Jagd mit eingesetzt werden bei Nacht. Sie sind dadurch, dass sie zweimotorig sind, dass sie noch außer den Piloten, im Gegensatz zu den einmotorigen Maschinen, einen Bunker an Bord haben, durchaus in der Lage, auch ein viel besseres Punktmessgerät an Bord haben können, weil sie mehr Platz und Tragfähigkeit haben, in der Lage, hier mit zu jagen. Und zwar sollen sie nicht nur am Objekt, das heißt am angegriffenen Ort nicht jagen, sondern sie sollen nach Möglichkeit auch, in der späteren Folge, im Anflug des Gegners auf das Objekt und im Abflug vom Objekt ihn ebenfalls bekämpfen. Die Truppe fand die Ausdrücke dafür, dass Jagen um das Objekt herum, das heißt also angegriffene Stadt zum Beispiel Bochum, alles was um Bochum nun mit dem Feind zusammen rumkurbelt, das war die sogenannte wilde Sau, während die Leute, die ihn auf dem Anmarsch bis an das Ziel ranbrachten und ihn nachher vom Ziel wieder wegbrachten, während dieser Tätigkeit sich als zahme Sau betrachteten. Natürlich ging die zahme Sau in die wilde Übung und ging nachher wieder in die zahme hinein, wenn es richtig gemacht wurde. Das Schwierige an der ganzen Frage war, das werde ich bei diesem Terminus verleihen lassen, die zahme Sau. Denn dazu gehörten besondere Instrumente, um den Gegner in der Luft aufzufinden. Der Engländer, der früher die Mondnächte bevorzugte, ging sehr bald aus den Mondnächten heraus, weil seine Verluste dort zu groß wurden. Er ging dann möglichst in die schwarzen Nächte hinein, bei möglichst gutem Wetter. Auch hier wurden seine Verluste ihm zu groß und er ging dann dazu über, möglichst ein gemixtes Wetter vorzuziehen. Das heißt, ideal gesehen, er hat in England schönste klare Verhältnisse für Start und Landung und in Deutschland nicht nach Möglichkeit Boden nehmen, sodass die Jäger nicht raus können und nicht wieder rein können. Solche Wetterlagen sind natürlich gerade im Herbst und im Frühjahr, auch gelegentlich im Winter, von Zeit zu Zeit möglich und bringen natürlich für die Verteidigung unsererseits ein sehr trübes Bild. Er nimmt auch aber natürlich Wetterlagen in Kauf, die Wolken vorkommen, dass zwar die Wolkenhöhe ausreichend ist beim Flug, bei Start und Landung. Er setzt die in den Wolken, teilweise über den Wolken an und macht es dadurch, dass eine starke Bewölkung ist und dass er die Wirkung in den Wolken aufhält, der Abwehr sehr schwer, ihn zu finden und zu bekämpfen. Das sind die Schwächemomente, die wir augenblicklich bei unserer Nachtjagd der verschiedensten Art, wie ich sie geschildert habe, haben. Es kommt noch eine weitere Sorge hinzu, dass der Gegner versucht, nach der Höhe auszuweichen. Mit seinen englischen Maschinen kann er das nicht ohne weiteres. Er kann es aber machen mit den Amerikanern. Die Amerikaner haben von jeher, seitdem wir auch jetzt hier ins Gefecht getreten sind, in diesen Flugzeugen, die sogenannten fliegenden Testungen sind es, die ich jetzt meine, eine besondere Höhenturbine, Motoren ausgerüstet und sind durchaus in der Lage, Höhen bis etwa 10 Kilometer damit in Marschformation zu erreichen. Eine Höhe, die für unsere Nachtjäger, vor allem für die Zweimotorigen, nicht ohne weiteres erreicht werden kann. Es sind alle Bemühungen im Gange, wir haben auch solche Turbinen, diese Höhenlage zu bewältigen und in absehbarer Zeit auch mit dem Gros unserer Jäger in der Lage zu sein, sowohl der einen die Zweimotorigen Nachtjagd, den Gegner auch in dieser Höhe zu bekämpfen. Wenn die Erfolge im Einzelnen, gerade bei den letzten Angriffen, nicht in dem Maße gewesen sind, in einer Ausnahme des Angriffs auf Kassel, der gut gelaufen war wieder, so hat es in erster Linie daran gelegen, dass der Gegner Wetterlagen ausnutzen konnte, die für ihn günstig, für uns ungünstig waren. Es sind selbstverständlich auch noch manche andere Gründe, die auch mit zu Misserfolgen beitragen. Und zwar sind das Gründe der Führung, das heißt, dass zum Beispiel die uns auf dem Boden führende Stelle nicht rechtzeitig rausbekommt, welchen Angriff will der Gegner jetzt führen. Als er zum Beispiel Kassel angegriffen hat, vorletzten Angriff, da ist er bis etwa zwischen Hannover und Magdeburg marschiert, sodass jeder glaubte, entweder kommt Hannover und Bremen dran, oder er geht sogar nach Magdeburg. Das Korps, das Nachtjagdkorps in Holland, das den Einsatz dieser Patente zu regeln hatte, war der feste Überzeugung, dieser Angriff gilt Magdeburg. Und hat seine ganzen Jäger nach Magdeburg hingeschickt. Die einmotorige Nachtjagd dagegen, die hat gesagt, er ist rechtzeitig rausgekommen, der andere geht nicht nach Magdeburg, der Gegner liegt ab und ist bis nach Kassel gegangen. sodass über Kassel die Einmotorjäger alle da waren, rechtzeitig, während die Zweimotorjäger erst von Magdeburg nun hingerufen werden mussten. Da die Zweimotorjäger langsamer sind als die Einmotorigen, brauchten sie auch nur noch, außerdem, dass sie schon zu spät den Befehl bekamen, noch prozentual mehr Zeit, um in dieses Gefecht dort einzutreten. Sie sind noch ins Gefecht gekommen, aber leider etwas spät. Wären sie rechtzeitig da gewesen, hätte man rechtzeitig erkannt, dass dort Kassel angegriffen wird, so wären die Möglichkeiten für den Abschuss wesentlich größer gewesen. Denn sie steigen automatisch mit der Vergrößerung der Zahl der Jäger. Solche Pannen werden immer wieder vorkommen. Sie werden leichter sein, wenn die Zahl der Jäger, die man auf dem Boden hält, größer sind. Um das Ergebnis, was erreicht worden ist, überhaupt zu erzielen, war es schon notwendig, dass alle Einmotorjäger mit Zusatztanks ausgerüstet wurden, sodass sie bequem vom Rheinland bis nach Berlin und von Berlin, wenn es sein musste, auch zurück bis Hannover und so weiter folgen konnten. Während normale Jäger nur eine Stunde Flugzeit hat, mit etwa 550, 600 Kilometer Reichweite, ganz runde Zahl, so haben sie dadurch ihre Reichweite verzweieinhalbfach und können dadurch stärker mitwirken. Die Schwierigkeiten für die einmotorigen Jäger in der Nacht sind außerordentlich groß. Sie verfügen überhaupt über keine besonderen Nachtinstrumente oder Nachtsachen. Sie haben leicht darauf verzichtet, um schneller ins Gefecht kommen zu können, sondern sie machen es eben aufgrund ihrer guten Erfahrung als Bomber. Wir hoffen, dass durch die Verstärkung der Zahl der Nachtjäger, inzwischen ist außer dem ersten Geschwader, das Geschwader sind rund 120 Maschinen, befohlen worden, ein zweites und ein drittes Geschwader aufzustellen, um allmählich eine Division der einmotorigen Jäger auf der Nachtjagdstrecke zu schaffen. Die Schwierigkeit, die noch weiter besteht, ist die, dass diese einmotorigen Jäger kein eigenes Gerät in der Masse haben, sondern sie sind froh, wenn sie von drei Gruppen eine eigene haben, die nur nachts eingesetzt wird nach Möglichkeit, während sie bei den zwei anderen Gruppen auf Flugzeuge zurückgreifen müssen, die sonst bei Tage fliegen, mit von anderen Flugzeugführern geflogen werden. Sodass hier tatsächlich eine gewisse Pubertät bei uns materialmäßig vorhanden ist, weil wir nicht nur die Heimat, sondern auch die Fronten selbst bedient werden müssen. Der Engländer hat eine ganze Weile Ruhe gegeben. Und zwar etwa vom 1. bis 20. September rundherum in diesen Tagen. Und da hat er sich ausgeknoben und überlegt, was er tun könnte. Der Engländer setzt grundsätzlich nur so viel ein, dass er immer wieder das, was er verliert, zurückersetzt bekommt. Durch Zufuhren aus seiner eigenen Industrie und insbesondere auch aus Amerika. Er schont seine Leute nach Möglichkeit. Es ist selten, dass er zwei Nächte hintereinander dieselben Leute einsetzt. Im Allgemeinen steht er auf dem Standpunkt, auf Längerich gesehen, alle drei Tage einen größeren Flug. Dadurch hat er natürlich seine Leute gut geschont. Seine effektiven Verluste sind wesentlich höher, wie die Zahlen, die unser Wehrmachtbericht bekannt gegeben hat. Der Reichsmarschall hat uns neulich eine Liste vorgelegt, aufgrund der Agentennachrichten, die wir bekommen und sonstiger Meldungen, aus denen dort hervorgeht, dass das alte Zahlenverhältnis, mit dem wir rechnen, stimmt. Er verliert doppelt so viel, wie wir bei uns anpassen können. Das heißt, in der zweiten Hälfte der Zahl liegen die Maschinen, die noch unterwegs auf See kaputt gehen, die drüben bei der Landung kaputt gehen, die drüben abstürzen und die so verschossen sind, dass die Reparatur nicht mehr lohnt. Es ist eine verhältnismäßig große Zahl von Maschinen, die so stark verschossen nach Hause kommen. Das liegt bei uns nicht anders. Und er landet außerdem, das ist in diesen Zahlen nicht drin, mit einer sehr großen Zahl von toten und verwundeten Besatzungsmitgliedern. Er musste ja seinen Leuten immer wieder eine größere Ruhezeit geben, weil diese Leute sonst moralisch und nervenmäßig der Aufgabe nicht gewachsen sind. Es liegt so, dass der Gegner rein zahlenmäßig, was Flugzeuge anbelangt und was ausgebildete Besatzung anbelangt, von uns nicht vernichtet werden kann. Das heißt, wir kommen nachher auf die Zahlen kurz zu sprechen, aus denen das da hervorgeht. Sondern das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir ihm so starke Verluste beibringen, dass ihm die Moral, nach Deutschland einzufliegen, in Deutschland anzugreifen, immer schlechter wird. Und eine solche Moralerschütterung sind durchaus vorhanden. Es ist das nicht eine Behauptung, sondern es geht davor aus Parlamentssitzungen, die drüben sind. Die starken Verluste gerade des Monats August haben dort zu Anfang im Parlament geführt. Und es geht ganz besonders davor aus der Zahl von einigen hunderten Gefangenen, die wir gemacht haben. Und es ist dabei klar zu erkennen, dass die Moral des Amerikaners schneller zu Ende geht wie dieses Engländer. Der Engländer ist doch ein ganz erheblich harter Bursche, der außerordentlich standfest ist. Aber auch bei ihm ist die Sache zu viel. Die Freude, nun endlich diesen Krieg los zu sein durch Gefangenschaft, ist unverkennbar. geht es wieder eine Weile bei Ihnen besser, hebt sich natürlich die Stimmung sofort wieder. Wenn ich Ihnen jetzt einige Zahlen sage über die englische Rüstung und die feindliche Rüstung, so sind das Zahlen, die im September herausgebracht worden seien, dürften, die aber durchaus von uns laufend verfolgt und einkrank in den Vormonaten stehen und in keiner Weise irgendetwas ergeben, was unwahrscheinlich erscheint. Der stärkste in der Rüstung ist bei Weitem der Amerikaner. Der zweitstärkste ist der Engländer, ohne den Kanadier, und gleich stark der Russe. Und dann kommt Kanada, das auch eine eigene Produktion hat, mit einer verhältnismäßig kleinen Zahl dazu. Die Gesamtzahl ist so, dass Amerika selber dreimal so viel herausbringt wie der Engländer. Und zwar hat er wahrscheinlich rausgebracht, hierbei sind alle Flugzeuge drin, nicht nur reine Frontmaschinen, sondern auch Ausbildungsmaschinen, Transportflugzeuge und dergleichen, 7600 Flugzeuge im Monat. Und er ist noch in einer gewissen weiten Steigerung begriffen. Der Engländer hat herausgebracht 2500 und der Russe auch 2500. Der Kanadier 500. Die Gesamtzahl, die monatlich herauskommt, sind 13.200. Wenn man das aufgliedert, so sind es allein Jagdflugzeuge und Zerstörer etwas über 4.000 und an Bonbons, Flugkast und Fernaufklärern 4.500. Bei den Transportern ist nur der Amerikaner interessant, der 1.250 rausbringt, England bringt 35 heraus. Man sieht auch hier, dass der Amerikaner, der hier ja überhaupt mit Engländern Abkommen hat, hier dürft keinen Transporter mehr bauen. Eine Maßnahme, die durchaus nicht kriegsbedingt ist, sondern auch die Machtverhältnisse in der zivilen Luftfahrt nach dem Kriege entzieht. Von diesen Flugzeugen insgesamt sind 4 motorige Bomber, beim Engländer 630 und bei der USA 900. Insgesamt mit Kanada und den Russen 1575. Aus dieser Zahl allein, von denen also 600 von England für die Nacht dastehen und 900 von den Amerikanern, in der Masse bei Tage und ein gewisser Anteil davon auch bei Nacht. Nicht alle 4 motorigen amerikanischen Bomber können bei Nacht fliegen, weil die derartig schlechte Flug- und Eigenschaften haben bei der Start und Landung, dass sie das nicht leisten können. Aber die fliegenden Messungen können es durchaus. Und neulich bei Hannover ist auch das erste von diesen Flugzeugen, die jetzt noch freiwillig in den englischen Verbänden mitfliegen, abgeschossen worden. Man sieht darauf, dass wir im Monat 1500 bis 1600 Viermotorige abschieben müssten, wenn wir sie auslöschen wollten. Nun sind selbstverständlich nicht alle diese Flugzeuge nur am Umbau, sondern sie sind auch nicht alle nur zunächst gegen Deutschland eingesetzt. Und ein großer Teil ist ja auch vom amerikanischen und jetzt im italienischen Boden dort in die Kampfhandlung eingesetzt. Ein erheblicher Teil ist selbstverständlich an der japanischen Front. Und von den anderen Flugzeugen, vor allem von Jägern, kleinen Bomben und so weiter und so weiter, Überwachungsflugzeuge, ist ein sehr großer Teil eingesetzt worden in Amerika selber zum Schutz der sehr langen Küsten. Die außerordentlich wirkungsvolle Arbeit unserer U-Boote seinerzeit, als Amerika in den Krieg getreten war, hat als Nebenerfolg ganz bestimmt wesentliche Kräfte der amerikanischen Luftwaffe dort gebunden. Es ist das eine außerordentlich erfreuliche Tatsache und das Beste, was da gemacht werden könnte, wäre, wenn wir lediglich dort wieder unsere U-Boote etwas versenken könnten, damit sie nicht etwa auf die Idee kommen, nun können wir drüben abziehen und das hier bei uns wieder einsetzen. Sobald das möglich ist, fordern wir sehr, sehr dankenswert im Sinne der gesamten Luftwaffe. Meine Herren, diesen Zahlen gegenüber sieht unsere Rüstung verhältnismäßig bescheiden aus. Und ich möchte nochmals betonen, diese 13.000 und so viele Flugzeuge, in denen, wie gesagt, Schulflugzeuge, Segeltransporter, alles drin sind, kommen nicht etwa alle an der Front zum Tragen. Die reinen Frontmaschinen davon, von den 13.000, sind rund 9.000 Maschinen, aber auch, wie gesagt, die verteilen sich wieder sehr weitgehend auf die verschiedenen Erdteile, in denen der Kampf geführt wird. Ein großer Teil bleibt auch von diesen Kampfmaschinen in der Ausbildung, ein großer Teil geht auch schon vorher kaputt. Ein Flugzeug ist leider ein sehr empfindliches Instrument, was wir auch immer feststellen, sodass die Lebensdauer von solchen Flugzeugen nicht allzu groß angesetzt werden können. Unsere Rüstung demgegenüber ist natürlich sehr viel bescheidener. Was unsere Bundesgenossen machen, kann ich nicht im Einzelnen sagen. Vom Italiener weiß ich nur, dass er 41 bis 50 Jäger im Monat rausgebracht hat und etwa 16 sonstige Bomber oder andere Flugzeuge. Sie haben uns zwar immer vorher erzählt, dass wir mal rausrichten, dass sie etwa 600 bis 800 Maschinen im Monat rausbrachten. Und wir haben getan, als ob wir ihnen glaubten. Aber als Bundesgenossen konnten wir nicht in die Küche hineingucken und in die Töpfe gucken. Was der Japaner rausbringt, wissen wir nicht genau. Ich schätze den Japaner auf etwa 1.200 Maschinen im Monat, wenn es hochkommt, für seine Kriegsschauplätze. Unsere Rüstung steht augenblicklich rund. Die einzelnen Monate schwanken und wanken etwas. Bei rund 2.400 bis 2.500 Flugzeugen. Wir haben leider in den letzten beiden Monaten durch starke Angriffe des Gegners auf unsere Flugzeugproduktion, es ist die Masse unserer Jägerwerke vor allen Dingen angegriffen worden vom Gegner. Sowohl bei Tage als auch bei Nacht. Es sind Zubehörwerke wichtigster Art von ihm bevorzugt angegriffen worden. Ist unsere Ausbringung etwas zurückgegangen, sodass wir im September 200 Nachtflugzeuge weniger rausgebracht haben als beispielsweise im Juli, wo wir bisher unsere Höchstzahl mit 1050 hatten. Wir wollten eigentlich in diesem Monat etwa bei 1300 stehen und hätten das auch erreicht, wenn diese Zerstörung nicht gekommen wäre. Uns betreffen dabei nicht nur die direkten Zerstörungen, sondern auch im starken Umfang die indirekten Zerstörungen. Das heißt, wenn schon das Fahrzeug, der Stahlwurf und so weiter, die Fliegen getroffen werden, gerade im Westen, im Industriegebiet, von dem wir ja alle abhängig sind. Ich nehme an, dass Minister Schmierger über diese Frage aus Schlaggeben schon als Zuständiger berichtet hat. Die Sorgen, die wir auf diesem Gebiet gemeinsam haben, sind außerordentlich groß. Bei den anderen Flugzeugen haben sich die Zahlen annähernd erhalten. Die Zerstörer mit 260 sind gleich geblieben, die Bomber mit rund 500 sind etwa gleich geblieben, die Stuka sind immer etwa gleich mit 150, ebenso die sonstigen Frontmaschinen sind etwa gleich mit einer kleinen Zahl, sodass insgesamt rundherum in diesem Monat etwa 1800 Frontflugzeuge rausgekommen sind. Im vorigen Monat waren es allerdings 1900 und im Monat davor waren es über 2000. Ich hoffe, dass man das doch wieder einholen kann, immer vorausgesetzt, dass uns nicht irgendwie durch größere Angriffe wieder neuer Schaden zugeführt wird. Wie schwer manchmal Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten, die Rüstung bei uns treffen können, geht daraus zum Beispiel hervor, dass durch den Angriff auf Hellernheim und auf Hamburg in beiden Fällen unsere metallischen Stellpropeller von VDM getroffen wurden. Wir haben in diesem Monat von einer unserer wichtigsten Typen 52 Maschinen rausgebracht, konnten der Front aber planmäßig in dem Monat, wo es sein wird, nur 4 übergeben, weil für die anderen die Propeller erst etwa 10 Tage später gekommen sind. Besonders in Hamburg sind mit etwa 3000 Arbeitern, die heute noch fehlen in dem deutschen Werk, schwere Einbrüche in unsere Produktion hineingekommen. Das Flugzeug ist fertig, der Motor ist fertig, die ganze Instrumentierung ist fertig, es geht tatsächlich nur das rechtzeitige Herankommen, was natürlich auf besondere Maßnahmen immer geschieht, von diesen Luftschrauben, Propellern, um hier das Flugzeug der Front rechtzeitig liefern zu können. Es wird nachgeholt, aber die Befürchtung, dass man nun wieder im September eins überhaupt hat, ist natürlich niemand von der Hand zu weisen. Insgesamt sind, wie gesagt, die Ausbringungszahlen zwischen 2300 und 2400 mit allen Flugzeugen, die noch dazugehören, zu rechnen. Diese Zahl genügt natürlich keineswegs. Und die Luftwaffe hat ein Programm vorliegen, in dem sie Produktion wesentlich steigern will. Und zwar mit Vorrang zunächst mal auf dem Gebiet der sogenannten Heimatverteidigung, das heißt aller Tag- und Nachtjäger und Zerstörer. Das Programm sieht vor, dass die Zahl der Jäger, die heute bei 1000 liegt, im Februarende bei 2000 angekommen sein soll. Die einmotorigen Jäger. Es soll noch im Laufe des Jahres 1944 auf über 3000 steigen. Die Zahl 3000 soll im August erreicht werden. Ebenso sollen die Zerstörer, die jetzt bei 260 liegen, im Laufe des nächsten Jahres auf 1000 gebracht werden. Beide Zahlen sind nicht die Endzahlen unseres Programms. Ob und inwieweit das Programm gehalten werden kann, hängt natürlich in sehr starkem Umfang von der weiteren Luftkriegslage ab, ebenso wie die gesamte übrige Rüstung ja auch. Der Führer hat nochmal sehr stark außerdem den Angriff gegen England befohlen, sodass auch das Bomberprogramm nicht vernachlässigt werden darf. Auch hier sind gewisse Steigerungen im Laufe des nächsten Jahres notwendig und erforderlich. Meine Herren, es handelt sich dabei nicht nur um die quantitative Zahl, sondern in der Luft ist ausschlaggebend die qualitative Seite. Man kann mit einem guten Jäger, der dem Gegner überlegen ist, etwas anfangen. Man kann mit 100 Jägern, die dem Gegner Jäger unterlegen sind, überhaupt nichts anfangen, außer abgeschossen zu werden. Aus diesem Grunde ist die Veränderung in der Rüstung bei uns wie ein Kaleidoskop. Es ist kein Tag Stillstand, sondern es muss dauernd irgendwas verbessert und irgendwas nach dieser Seite hin geändert werden. Wir haben augenblicklich insgesamt 20 Fronttypen. für die verschiedenen Aufgaben und Zwecke, und zwar Jägertypen, gewisse Zerstörertypen notwendig und so weiter. Von diesen 20 Typen sind 15 vollkommen neue Typen, für die also auch die ganzen Vorbereitungen für die Produktion erst geschaffen werden müssen. Die übrigen 5 Typen sind aber nicht etwa Leute, die auslaufen oder weggehen jetzt schon, sondern die noch über 1 oder 2 Jahre da auch in der Front stehen werden und bei der Vermehrung der Gesamtzahlen eine große Rolle spielen. Ich erinnere nur daran an unseren im Größerstückzahl fahrenden Jäger Messerschmitt 109. Für diese Maschine müssen auch noch die ganzen Vorrichtungen für die Ausweitung der Serie weiter beschafft werden, obwohl ich sie in dieser Zahl von 20 Typen unter den 5 Alten genannt habe. Eine andere Maschine ist die 110, der Zerstörer Landjäger, der ebenfalls in weit größerer Zahl noch als heute gebaut werden soll, auch noch neue Vorrichtungen notwendig hat und noch gewisse Veränderungen auch am Flugzeug selbst bekommt. Die Höhenfrage stellt sofort gewisse neue Bedingungen hinsichtlich der Ausbildung des Flugzeugs. Wir gewinnen manchmal ein Höhenflugzeug dadurch, dass wir den Rumpf verlängern und dass wir die Tragflächen vergrößern. Um für die größeren Höhen, durch die größere Quadratmeterzahl an Tragfläche, eine Möglichkeit des Fliegens überhaupt in diesen Höhen zu gewinnen. Das heißt, die Maschine kriegt einen neuen Rumpf, neue Fläche und einen neuen Motor. Es bleibt aber sonst baukastenmäßig möglich, dieselbe Maschine, um einen großen Teil aller dieser Vorrichtungen weiterverwenden zu können. Das sind nun wieder Varianten, die innerhalb dieser 20 von mir genannten Typen drin liegen. Wenn Sie mich nach der Gesamtzahl der Varianten in der Serie fragen, dann wäre ich rot und schäme mich, ich kann es aber leider nicht ändern, die werden von uns verlangt. Es sind 264 verschiedene Varianten, die nur in den Frontmustern vorkommen. Dass außerdem 134 sogenannte neue Entwicklungsflugzeuge laufen in verschiedenen Varianten. Und außerdem kleine Serien, außerdem von 9 Typen sind es 33 Varianten laufen. Das möchte ich kurz noch hinzufügen, um Ihnen einen gewissen Überblick über die Schwierigkeiten, die unsere Industrie in technischer Arbeit vollenden muss, hat. Wir versuchen natürlich nach Möglichkeit alles da wegzudrücken. Aber unsere Gesamtlage fordert eben leider, dass man auf diesem Gebiet mehr tut, als wie man es sonst zu besseren Zeiten, das heißt, wenn man selbst die einwandfreie Überlegenheit zur Luft hätte, wie es bis zum Jahr 41 der Fall war, hätte. Wir müssen heute Jäger einsetzen, die unter sich eine Bombe tragen, um mit dieser Bombe auch irgendwelche Ziele zu bekämpfen, besonders Schiffsziele und so weiter. Wir müssen diesen Jägern außerdem noch für größere Reichweite Benzintanks unterhängen. Alles das gibt sofort natürlich eine Variante vom normalen Jäger. Hänge ich mir ran, dann kommt sofort ein Fahrgestellter in Not, dass das nicht aushält, dann muss dieses wieder verstärkt werden. Und so zieht eine solche Änderung und eine solche neue Forderung von der Frontseite her immer wieder wesentliche Abänderungen in Betracht. Wir versuchen es zu ändern. Wir haben die Gesamtzahl der Typen wesentlich beschränken können. Wir sind heute von insgesamt den Schulen und Transporter und anderen Typen von 51 auf 34 etwa runtergegangen, um eine größere Konzentration auf das gesamte Programm auszuführen. Und die weitere Konzentration drängt sich und zwangsläufig auf, denn wir sind gezwungen, die Zahl der Flugzeuge wesentlich zu erhöhen. Wir werden aber keine wesentlichen neuen Möglichkeiten, sei es an Fabrikationsraum oder rechtzeitig an Maschinen, oder auch an der genügenden Zahl von Menschen, die wir benötigen, ohne weiteres bekommen. Wir haben schon genug Fehlstellen, um die Leute, die uns jetzt zugesagt sind, sofort aufnehmen zu können für die vorhandene Produktion, sodass wir gezwungen sind, in uns selbst diese Reorganisation laufend fortzuführen. Dann darf ich dann noch mal ganz kurz sagen, wie insgesamt die Erfolge der Luftwaffe von Anfang des Krieges bis jetzt zum 30.09.1943, also etwas mehr, ein Monat mehr als 4 Kriegsjahre gewesen sind. Es sind dieses durchaus geprüfte und bestätigte Zahlen, nicht etwa die Anmeldungen, die jeweils erfolgt sind, sondern die wir gewissenhaft nachgeprüft worden sind und wo auch eine erhebliche Vorsicht gemacht und abgelegt worden ist. Ich komme dabei auch noch mit auf die Plak zu sprechen. Während also die Luftwaffe einen Frontstand von etwa 50% mehr wie Anfang des Krieges erreicht hat, hat die Plak sich wesentlich stärker ausbauen können. Wir sind mit 2500 schweren Geschützen in den Krieg gegangen und haben zurzeit 8876 schwere Bomben an der Landung stehen. Also fast eine Vervierfachung, vor allem wenn ich noch die Beutegeschütze hinzuzähle. Die leichte Flak hat sich von 7100 Geschützen auf 24500 vermehrt. Also ist wesentlich mehr als verdreifacht, etwa verdreieinhalbfach. Die Abschüsse, die durch die Luftwaffe erzielt wurden und die anerkannt worden sind, sind im Luftkampf 48.268 Flugzeuge. Durch die Flak-Artillerie 12.774. Die Flak hat an den Fronten bei einfacheren Bedingungen erheblich größere Erfolge, als wie es hier im Heimatkampfgebiet bei der Nacht möglich ist. Zusammen also über 61.000 Maschinen, die abgeschossen worden sind. An Schiffsversenkungen. Es sind versenkt worden Handelsschiffe, 1.484 mit 6 Millionen Bruttoregistertonnen. Genaue Zahl 5.929.883, also rund 6 Millionen Bruttoregistertonnen. Und außerdem ist eine sehr viel größere Anzahl von Schiffen beschädigt worden, mit etwa 12,9 Millionen Bruttoregistertonnen, von denen vielleicht ein Teil zerstört ist. Wahrscheinlich die Masse irgendwo in den Werften wieder repariert wurde, mal mit kleiner, mal mit größerer oder mittlerer Reparatur. Im Einzelnen können wir das nicht sagen. Die aber insbesondere die gesamte Werftreparaturindustrie des Gegners starke Beschäftigung während der ganzen Kriegszeit gegeben haben dürfte. An Kriegsschiffen sind 351 versenkt worden und 803 insgesamt beschädigt worden. Unter den Versenkten sind 2 Schlachtschiffe, 1 Flugzeugträger, 29 Kreuzer, 82 Zerstörer, 40 U-Boote und eine Anzahl von anderen Torpedobooten, Räumbooten und so weiter. Nicht gerechnet sind hierbei Landungsboote und Ähnliches, die jetzt vor allen Dingen auch gerade im Mittelmeer sehr stark unter unserem Bombenfeuer gelegen haben. Beschädigungen sind allein an 26 Schlachtschiffen, 18 Flugzeugträgern, 239 Mal an Kreuzern, das können zum Teil dieselben 2- und 3-mal sein dabei, und ebenso weitere Zahlen von Zerstörern und so weiter erzielt worden. Wenn auch diese Zahlen der Versenkung in keiner Weise mit den Versenkungen der Kriegsmarine konkurrieren können, so sind sie doch in gemeinsamer Arbeit zwischen Kriegsmarine und Luftwaffe ein wesentlicher Beitrag für diese Art des Gefechtes. Und ich darf auch dazu Ihnen mitteilen, dass sowohl der Führer wie der Reichsmarschall ganz besonderen Wert darauf legen, um in Zukunft den Kampf gegen die feindliche Schifffahrt auch von der Luftseite aus stärker zu forcieren. Wir kommen dazu in die Lage, dadurch, dass wir einmal weitertragende Flugzeuge jetzt in stärkerem Umfang von Monat zu Monat in Dienst stellen, kommen augenblicklich pro Monat von diesem Typ 50 raus, und außerdem über eine neue Bomben- und eine neue Zielart verfügen. Es ist schon darüber auch im englischen Parlament von Churchill gesprochen worden, die Sache ist also nicht sehr geheim, es handelt sich um sogenannte ferngelenkte Bomben, die aus zwei verschiedene Kapitel betragen. Das eine ist eine Bombe gegen Kriegsschiffe, das ist eine Panzerbombe von 1400 Kilogramm Gewicht, und das andere ist eine gegen Handelsschiffe gerichtete Bombe von 250 Kilogramm Sprengstoffgewicht. Beide Bomben haben gut gewirkt, zum Beispiel die Versenkung der Roma auf der Flucht ist auch eine dieser Bomben zurückzuführen. Es sind auch jetzt die Angriffe, von denen heute im Wehrmachtbericht genannt wurde, dass etwa 130.000 Tonnen getroffen worden sind, ist auch zum Teil durch Torpedos und größtenteils durch die angelegten Bomben gemacht worden. Die Herren, die gleich hier waren, haben zum Teil auch wahrscheinlich gesehen, dass auch noch etwas anderes, andere Körper ferngelenkter Art und einfachsten System laufen. Die Lenkung dieser ganzen Bomben geht mit Funkgeräten vor sich. Die Frage, ob der Gegner und wann er die stören kann, wird sicherlich eines Tages auftreten. Wir haben aber auch dafür bereits ein Gegenmittel entwickelt und hoffen, dass das ebenso zuverlässig funktionieren wird, wenn uns eines Tages der Funkfadenmaß abgeschnitten würde. Ich darf dazu für diese neuen Flugzeuge, die für diese Waffen hauptsächlich eingesetzt werden, noch einmal die Entwicklung, auf die ich vorhin hingehe, die 2- und 4-Motoren zum Schluss eingehen. Es handelt sich hierbei um Flugzeuge, die zwar 4 Motoren an Bord haben, aber nur 2 Schrauben. Das heißt, je 2 Motoren sind miteinander verbunden durch ein Getriebe und laufen auf eine Schraube. Diese Entwicklung hat außerordentliche Vorteile, aber auch sehr starke Nachteile bei sich. Die Vorteile bestehen darin, dass die Flugzeuge wesentlich schneller sind, als wenn ich hier einzelne Motoren hätte, eine viel größere Wirkung habe, und sie sind gebaut worden, weil damals an die Technik die Forderung gestellt wurde, dass auch diese schweren Flugzeuge von 30 Tonnen etwa sturzfähig sein müssten. Genauso wie die Stuka, eine Forderung, die Gott sei Dank inzwischen aufgehoben worden ist. Eine Forderung, der man in einer viermotorigen Maschine nicht nachkommen konnte, sondern die nur auf dieser zweimotorigen Möglichkeit, Bauweise eine Möglichkeit kann. Wir hoffen, dass nach langen Kinderkrankheiten diese Art von Maschinen, die doch jetzt durchgesetzt hat, in größerem Umfang gerade im nächsten Jahr an die Front gehen wird. Schluss darf ich noch auf eine Frage hingehen. Was bringt der Gegner Neues daraus? Und was kann er bringen? Er bringt einmal eine Verbesserung aus Amerika von seinen sogenannten fliegenden Festungen heraus. Beziehungsweise die andere Maschine, die schlechter ist und ungern geflogen wird, ist der Liberator. Auch ein Flugzeug, das bei Nacht nicht ohne weiteres eingesetzt werden kann. Und zwar sind das Flugzeuge, die etwa 50% größer sind als diese Serien. Die fliegende Festung heißt B-17 drüben und jetzt kommt als neue Type die B-19 heraus. Und der Liberator heißt dort drüben B-24 und er bringt dort ein B-29 heraus. Die B-19 läuft noch nicht, die B-29, ein vergrößerter Liberator, läuft mit etwa 60 Maschinen bereits pro Monat. An Jägern hat er in letzter Zeit das, was wir erwarten konnten, neu herausgebracht. Er ist auch in die Klasse der 2000 PS Motore bei den Jägern eingetreten. Im Weltkrieg hatten wir 185 PS als Maximum in einem Jäger drin. Wir liegen jetzt in Deutschland in der Macht unserer Jäger bei 1450 und bei den neueren Jägern bei 1750 und sehen jetzt gerade in den ganzen neu rauskommenden Jägern auch die Klassen 2000 bis 2200 PS vor. Der Gegner hat diesen Schritt etwas früher getan, wenn auch noch in kleiner Stückzahl, sodass auf diesem Gebiet wahrscheinlich zunächst, soweit es sich um die sogenannten Otto-Motoren handelt, keine besonders großen Neuerungen noch erfolgen können. Wir sind leider in der Lage, uns sehr anstrengen zu müssen, dass wir die Leistung des gegnerischen Jägers, der uns etwa um das späte Frühjahr dieses Jahres überflügelt hat, wieder auszugleichen, indem wir ebenfalls wie er den stärkeren Motor einbauen. Was für uns längere Zeit natürlich schon vorgesehen war, bloß bei ihm drüben früher gekommen ist. Die neue Entwicklung, die über diese heutigen Flugzeuge mit Ottomotoren hinausgeht, sowohl beim Jäger wie beim Bomber und Aufklärer, dürfte auf einer neuen Antriebsart beruhen, auf dem sogenannten Strahl- oder Raketentrieb werden. Wie weit der Gegner darüber bereits verfügt, vermögen wir überhaupt nicht zu sagen. Wir müssen aber fest damit rechnen, dass wenn etwas bei uns möglich ist, der Gegner etwas Ähnliches auch kann. Und dass er auch eines Tages mit solchen Flugzeugen antreten wird. Wir haben zunächst auf diesem Gebiet von unserer Seite die Rakete genommen, sind aber sehr bald schon auf das Strahltriebwerk übergegangen. Der Einsatz wird um die Jahreswende bis zum Frühjahr für die Raketenjäger erfolgen und ebenso erwarten wir, dass wir im Mitte nächsten Jahres auch die ersten Strahljäger bekommen werden. Das Strahlantriebswerk gibt diesen Flugzeugen sofort eine erheblich erhöhte Leistungsklasse. Und zwar kann man damit rechnen, dass durch den Strahlantrieb die Geschwindigkeit um 200 Kilometer gegenüber den heutigen Geschwindigkeiten steigen kann. Das ist natürlich ein ganz erhebliches Wort. Und wenn man dabei die gleichen Reichweiten und die gleichen Zeitdauerleistungen herausbekommen kann, so ist natürlich damit ein erheblicher Schritt vorwärts getan. Tut ihn der Gegner gleichzeitig, da sind wir noch gerade richtig dran. Tut er es vor uns, ist es schlecht für uns. Können wir aber vor ihm zu dieser Leistung kommen, so gibt das natürlich ganz außerordentlich Luft für eine größere und längere Zeitraum. Auf diesem Gebiet sind die Arbeiten überall in Deutschland stark im Gange, nicht nur für den Jäger, sondern auch für den Bomber. Es sind sehr gute Konstrukteure mit dieser Aufgabe befasst und die Triebwerke als solche sind gegenüber dem heutigen Motor mit Luftschraube, und diese anderen Flugstrahlflugzeuge haben keine Luftschraube mehr und verlieren damit das empfindlichste Instrument, was an einem Flugzeug sein kann. Motoren zeichnen sich außerdem durch große Einfachheit und geringe Baukosten hinsichtlich Aufwand an Material und vor allem an Menschen aus. Hinsichtlich der Waffenfrage ist die Kalibersteigerung von uns von vornherein in den letzten Jahren stark betrieben worden. Wir sind jetzt beim 3 cm Kaliber von unseren Yachten und anderen Flugzeugen. Der Gegner wird wahrscheinlich, hat bisher 2 cm an der Front nur gezeigt, in Ausnahmefällen mal 4 cm für Panzerbeschuss. Wir haben auch 3,7 eingebaut für Panzerbeschuss, 5 cm und 7,5 cm. Wir haben auch Versuche geflogen mit 8,8 Zack geschützen im Flugzeug. Ist auch ganz gut gegangen, aber die 7,5 reicht vollkommen aus und erleichtert uns die ganzen fliegerischen Bedingungen. Man sieht das auch auf diesem Gebiet, die Flugzeuge, die heute allerhand zumuten. Der Gegner wird auch aber für den Luftbeschuss mit Luftwaffen bestimmt höhere Kaliber anstreben, genauso wie wir vom 3 cm Kaliber jetzt schon entwicklungsmäßig das 5,5 cm Kaliber mit allen Mitteln anstreben, weil ein Schuss aus einer 5,5 cm genügt, um in einem Flugzeug sitzt, ganz egal wo, das Flugzeug zum Abmontieren zu bringen. Die Herren, die recht waren, haben wir auch Versuche beim Schießen gesehen, die ganze Flächen plötzlich auseinanderplatzen. Im Luftstrom ist das Auseinanderplatzen natürlich noch ein katastrophaler und stärker, weil die Luftkräfte dabei mit einwirken. Aber wir müssen damit rechnen, dass auch der Gegner dasselbe bringt. Die technischen Leistungen auf beiden Seiten hinsichtlich der Genialität der Köpfe der Erfinder und Konstrukteure dürfte etwa gleich liegen. Auf beiden Seiten gibt es ganz ausgezeichnete Leute, deren wir aerodynamisch einen gewissen Vorsprung bis vor einiger Zeit gehabt haben, hat der Engländer diesen Vorsprung auch inzwischen aufgeholt. Und ebenso der Amerikaner, der sowieso sehr stark durch deutsche Konstrukteure befruchtet war. Juden sehr viel rüber gegangen, die natürlich ganze Wissen und Erfahrungen mitgenommen haben, aber leider sind auch den anderen Leute, die da schlechten Zeit vor seinen Seiten rüber gegangen und Juden erst den ganzen Apparat aufgezogen haben. In der Frage der Waffen schaffen sie dasselbe, was wir schaffen können. Auf dem Gebiet der Motoren schaffen sie auch dasselbe. Sie sind unseren Motoren aber nicht voraus, was man früher immer glaubte. Es ist das auch für mich eines der größten Wunder gewesen, dass unsere Motorenindustrie eigentlich die jahrelange Lücke von 1919 bis 1933 ziemlich rasch aufgeholt hat und sogar in manchen Sachen einen letzten Vorsprung vom Gegner wieder gegeben hat. Der Vorsprung ist nie so, dass er auf der ganzen Front liegt, sondern es sind gewisse Sachen bei uns besser, andere sind beim Gegner wieder besser, das gleicht sich ungefähr aus. Wo er uns allerdings geschlagen hat, und das ist gerade für die Heimatverteidigung von ausschlaggebender Bedeutung gewesen, das war das Gebiet der Punkt- und Punktmessgeräte. Hier hat er unbestreitbar einen wesentlichen Vorsprung gehabt. Gerade der Amerikaner, weniger der Engländer. Und er hat uns auf diesem Gebiet unerhört zu schaffen gemacht. Nun hat es der Angreifer immer leichter in all diesen Fällen. Er weiß ja, wo er hingehen will und was er tun will. Und auch das kann das jetzt einfacher machen. Der Verteidiger hat sehr viel schwerer. Er muss sich darauf einstellen und sagen, er kann hier, er kann da, er kann dort kommen. Die Mannigfaltigkeit ist außergewöhnlich groß. Infolgedessen muss unser, das hat das Verteidiger, Punktsystem ein sehr viel besseres eigentlich sein, wie das des Angreifers. Das ist uns bisher nicht möglich gewesen, darf aber auch versichern, dass unsere Konstrukteure auf diesem Gebiete, ganz besonders auch durch Zurückholung von guten Leuten, die an die Front geschickt hatten als Soldaten, zum Teil haben wir auch gar nicht an der Front gestanden und irgendwo Kartoffeln geschält, dass wir damit nun hoffentlich jetzt wieder die nötigen geistigen Kräfte in dieses Gebiet hineinpumpen können, um den Vorsprung aufzuholen. Auf vielen, vielen Gebieten ist der Vorsprung schon aufgeholt worden. Es gibt aber noch gewisse Sachen, wo der Gegner uns durchaus voraus ist. Wenn es uns gelingt, das Panoramagerät des Gegners, mit dem er tatsächlich auch durch Wolken durch die Ziele erkennen kann, das heißt, er weiß, hier sind große die Seen und Wasserläufe oder größere Waldflächen, er macht bei Tageslicht erstmal bei sich das Bild und seinen Aufklärern, und nachts kriegt er nun das gleiche Bild zu fassen, in der er in dieselbe Richtung mit seinem Navigationsverfahren gekommen ist, sodass er nicht sagen kann, ich stehe jetzt genau an diesem Punkt. Wenn wir dieses Gerät, was wir jetzt nachbauen, was noch in diesem Jahre ausprobiert werden soll, auch erreicht haben, dann hoffe ich, dass der letzte große Vorsprung, soweit er heute beim Gegner erkenntlich ist, auch eingeholt worden ist. Meine Herren, ich darf vielleicht ganz zum Schluss ein einziges Wort noch sagen, dass der Kampf für die Luftwaffe zum Teil recht bitter gewesen ist. Vom fliegenden Personal sind 11.800 gefallen, darunter über 20% auf Tiere, und über 17.000 vermisst und gefangen. Auch die Flakkavallerie hat ganz erhebliche Verluste gehabt. Sie hat 30.000 Tote und sie hat 4.300 vermisst und Gefangene, besonders in Afrika und bei diesen Kämpfen. Insgesamt, die Fallschirmtruppe steht auch natürlich stark da. Insgesamt hat die Luftwaffe 85.900 Tote und 33.000 vermisst oder Gefangene insgesamt verloren. Die Verwundeten sind hierbei nicht gezählt. Wenn man sich vorstellt, dass ein fliegendes Personal eine mehrjährige Ausbildung braucht, um brauchbar zu werden, wird natürlich eine Zahl von etwa 12.000 Toten und 17.000 Vermissten und Gefangenen, die also leider was auch in sehr großen Teil tot sind, bei den Flugzeugunglücken und den unzählen Abschüssen sieht man die Leute auch gar nicht. So ist das insgesamt mit etwa 30.000 Mann fliegendes Personal eine sehr schwere Auswahl. Der Auswahl wird aber laufend ersetzt. Es finden sich genug Leute, die begeistert zur Fliegerei eilen, um dort zu kämpfen, und die Moral der Jungs im Gefecht ist keine andere geworden, als die zu Anfang des Krieges gewesen ist. Wir können nur sehr glücklich sein, dass das deutsche Volk uns derartig gute Jungs gibt. Und wir müssen ja gute Jungs haben, sonst können sie für diese schweren Aufgaben ein modernes Flugzeug gar nicht ereignen. Was sonst noch an Leistung gemacht ist, gibt ein vielleicht kein klares Bild, wenn ich Ihnen sage, dass allein über 35 Millionen Bomben bisher abgeworfen worden sind. Dass über 1 Milliarde Wort aus den Wortwaffen an Schüssen verknallt worden ist. So sind das nur gewisse Zahlen. Oder wenn die Flakmunition mit leichter Flak 125 Millionen und die schwere Flak 26 Millionen Schuss abgegeben hat, schwere Flak ist 7,5 aufwärts, dann sind das Zahlen, die sehr schwer ein Niederschlag bei einem finden kann, der schon zahlen würde. Wenn man dann aber hört, was man monatlich zum Beispiel fabrizieren müsste und was man nur produzieren kann, und wenn man wüsste, wie viel Arbeit man mehr nötig hätte oder wie viel Stahl man mehr nötig hätte, um so viel mehr zu machen, dann miteinander kriegt man einen Begriff, was das doch für ganz gewaltige Zahlen sind. Ich darf abschließend sagen, dass der Kampf der Luftwaffe in den ganzen 4 Jahren ein sehr bitter und schwerer gewesen ist, weil sie eigentlich niemals in Ruhe gelegt werden konnte. Sondern wenn sie irgendwo mit ihren Aufgaben in der Masse fertig zu sein schienen, dann war schon eine längst ein oder zwei oder drei neue Kriegsschauplätze für sie bereit, um sie aufzunehmen. Die Verluste auch an Personal werden ergänzt durch die Verluste an Material, die Gott sei Dank immer viel größer sind wie die an Menschen. Denn das Material brauchen wir immer eher ersetzen zu können, wie die Menschen. Außerdem tut uns das nicht so weh, wie bei den Menschen der Fall ist. So ist doch für die Luftwaffe diese Zeit hart und schwer gewesen. Sie haben aus den vielen Berichten des Nachrichtendienstes, aus den Auszeichnungen durch den Führer gesehen, dass eine außerordentliche Zahl gerade von Luftwaffensoldaten aller Dienstgrade die höchste Anerkennung des obersten Befehlshabers der Wehrmacht gefunden haben. Und aus dem kann man ersehen, dass der Stand, mit dem unsere Jungs den Krieg führen, ein sehr hoher immer gewesen ist, aber auch, das kann ich versichern, heute noch genauso ist. Dass jeder von diesen Jungs alles tut für sein deutsches Vaterland, brauche ich hier nicht zu betonen. Ich sehe deshalb, trotz all der schweren Zeiten, in denen Deutschland sich heute befindet, kann dahingestellt sein, ob man manches hätte vermeiden können früher. Da sah der Krieg ganz anders aus. Ich glaube, dass auch mehr geschehen heute noch könnte, wenn man mehr Unterstützung bekäme mit Material und Menschen. Aber auch die anderen Wehrmachtsteile haben ihre berechtigten Forderungen. Und so können die Bäume des Einzelnen nicht in den Himmel wachsen. So sehe ich trotz dieser ganzen Schwierigkeiten in keiner Weise pessimistisch für den Kampf der Luftwaffe in die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass wir nicht alles machen können, was schön wäre, dass wir nicht so kriegsentscheidend wie in den ersten großen Bewegungskriegen und Schlachten der ersten Jahre überall eingreifen können. Aber dass doch immerhin durch die Luftwaffe überhaupt erst ermöglicht wird, dass dieser Krieg zu einem für uns günstigen Ende geführt wird. Voraussetzungen an unserer Linie für Plan.